Eins, zwei, eins, zwei. Test, Test. Okay, nochmal durchlesen. Liebe Grenzgänger der Robert-Bosch-Stiftung, seit vielen Jahren verfolge ich mit Interesse Ihr Programm und freue mich immer, wenn Projekte aus dem weiteren Umkreis des Hörspiels gefördert werden. Jetzt habe ich mit Bedauern gelesen, dass das Stipendium in dieser Form wohl nicht weitergeführt werden kann, unter anderem, weil Sie sich in einer Welt, so Ihre Pressemitteilung, die volatiler, komplexer und ambivalenter geworden sei, eine strategische Neuaufstellung in diesem Bereich wünschen. Da wollte ich mich noch schnell mit einem ebenso volatilen wie komplexen und ambivalenten Stück an Sie wenden, in der Hoffnung, Ihr Wohlwollen und idealerweise Ihre Unterstützung zu finden. Einst Träne. Der Titel des Stückes steht schon fest. Enttäuschkräne. Ursprünglich wollte ich es Grenzgänger. nennen, um meine Chancen auf ein Stipendium zu erhöhen, aber meine Frau sagte, das sei anbiedernde Arschkriecherei. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, буду резать, буду бить, все равно тебе водить. Im Englischen gibt es den Begriff Serendipity als Bezeichnung für etwas zufällig Gefundenes, das man so gar nicht gesucht hat. So wurden zum Beispiel Amerika, der Sekundenkleber oder Viagra gefunden. Wir sind jetzt gerade im Aufbruch zum Flohmarkt und Mama hat gesagt, wenn wir den großen roten Teppich verkaufen wollen, müssen wir dich fragen, weil das deiner ist. Wenn ihr ihn verkaufen wollt, Wie viel sollen wir dafür nehmen? guckst du mal, wenn es ein armer Mensch ist, gibst du ihm den günstig oder wenn es ein reicher. Woher soll ich wissen? Also sag mal so Preis für einen normalen Bürger. Vielleicht 20 Euro. Okay, also außerdem wollen wir noch ein paar Bücher verkaufen. Ja, was denn für Bücher? Alte Bilderbücher und Märchenbücher. Ja, aber nicht das mit dem Wolf vorne drauf. Das kann ich vielleicht noch gebrauchen. Okay. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Und zwar, ich habe hier so eine Kiste und da sammle ich immer eigenartige, seltsame Wörter oder Minisätze, die ich nicht verstehe oder die irgendwas bei mir auslösen. Und jetzt wollte ich dich mal fragen, ob du eine Zahl zwischen 1 und 125 nennen könntest. Fünf, warte. Eins, zwei, drei, vier. Hier steht drauf. Ich lese mal vor. Verkantetes Gebiet. Okay, habe ich. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss. Der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist, soll Louis Pasteur gesagt haben. So strebe ich also an, meinen Hörspielgeist dem Zufall so anzubiedern, dass er mich bei meinem Vorhaben unterstützt, die pasteursche, kosmisch-asymmetrische Kraft anzuzapfen, um eine akustische Groteske, so der Untertitel. Radiophonический Grotesk von Robert Schön. Das folgende Spiel wurde geschrieben, weil der Stoff hierzu herausforderte. Eine akustische Groteske zu synthetisieren, die an den ästhetischen Grenzen des Genres Hörspiel herum Strolcht. Ein Hörspiel. Das Hörspiel schreibt sich dabei akustisch weitgehend selbst. Ich verstehe mich eher als kundige, liebevolle und neugierige Hebamme. Ein Hörspiel kann es Hörspiel davon sein, dass ein Hörspiel nicht das Mädel ist, wenn ein Hörspiel genannt wird. Hebamme. Hebamme. Das Hörspiel ist transkribiert von einer Art ewig gebunden an buffende Stoffe kommen. In der Zeit zwischen den Wehen tauchen dabei immer wieder Fragen auf. Was ist ein Hörspiel? Das Hörspiel. Gehen. Ja, hallo? Da ist eigentlich zu sagen, dass es keinen Stoff, keine eigentliche Geschichte gibt, die hier entwickelt wird. Es handelt sich um mehrere Drehs, um das Drehen einer Figuration. Es wird eine Figuration, eine Konstellation hergestellt und dann wird an dieser Situation gedreht, bis... Hallo? Kino. Kino. Im. Eigentlich geht es immer wieder darum, die Linearität aufzuheben. Das Unterlaufen dieser Linearität ist Aufgabe der Poesie. Richtig, falsch, echt, unecht. Nein, das Falsche gehört in das Richtige hinein, damit das Richtige überhaupt erträglich bleibt. Bei einem Richtigen, der in sich das Falsche wohnen lässt, zulässt, der ist nicht mehr gefährlich. Nur kein Theater. Von diesem beinahe gar nichts. Es entsteht also eine Bühne, eine Hörspielbühne, die die Existenz des Spielers selbst ist. Und welche Funktion haben Märchen im Narrativ des heutigen? Narrativ, kein schönes, aber irgendwie hippes Wort, das in keinem Antrag fehlen sollte. Ich hatte gesehen, dass im Rahmen der Grenzgänger Reisestipendien in zahlreiche osteuropäische Länder fördern. Also traf ich mich im Zuge der Vorbereitungen mit dem designierten Hauptdarsteller des Stückes, Lorenz Eberle. Albanien, dabei. Armenien, ja. Belarus, ja. Russland, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien. Bulgarien ist nicht dabei. Muss noch aufgeschrieben werden. Bulgarien. Estland. Estland ist dabei. Georgien. Ist dabei. Griechenland. Ja. Kasachstan. Ja. Kosovo. Ja. Kroatien. Ja. Lettland. Ja. Litauen. Ja. Montenegro. Ja. Polen. Ja, ist dabei. Oh, jetzt, das ist noch Republik Moldau. Da wird's eng. Rumänien. Moldau. Ja. Ist dabei. Rumänien. Rumänien habe ich. Nee, ich habe nicht Rumänien. Föderation. Hammer. Hammer. Serbien. Serbien. Ukraine? Ukraine haben wir. Ja. Und dann haben wir noch als letztes Ungarn. Ungarn haben wir. Okay, also dann haben wir jetzt alle. Bulgarien habe ich. So, dann machen wir einen Zettel und losen das gleiche aus, dann wissen wir, wo da mal hängen. Estland yes, gewinnt. Yes, Gott sei Dank, Menschen. Armenien ist raus. Schade, da wäre ich gerne mal hingefahren. Ja, beim besten Willen nicht. So, jetzt. Russische Föderation gegen Ungarn, oder was ist das? Ungarn. Russische Föderation bleibt. Ungarn ist raus. Sechs. Fahren nach Russland. Ja, schön, guten Morgen. Und zwar, Russland ist dabei rausgekommen und jetzt wollte ich fragen, was ich für das Visum alles brauche. Fürs Visum brauchen Sie auf jeden Fall erstmal einen gültigen Reisepass, eine Auslandskrankenversicherung. Dann brauchen Sie weiterhin ein aktuelles Passbild, das kommt ins Visum rein. Und den elektronischen Visumantrag. Was soll ich denn dann angeben? Touristenvisum oder Hörspielvisum? Was mache ich denn da am besten? Wissen Sie mit dem Hörspiel Bescheid eigentlich? Nee, gar nicht. Gut. Ja, vielen Dank. Ja, gerne. Was hast du? Voronesch. Ich hab Perm. Bei drei. Eins, zwei, drei. Drei? Fünf Voronesch ist es. Voronesch in Russland. Jetzt gucken wir mal, wo Voronesch überhaupt liegt. Ich freue mich auf die Rückkehr in das vertraute Fremde, brauste einer von uns auf. Lass uns willenlos hineinhören in das, was da entsteht, girrte der andere. Du musst doch zugeben, dass das Hörspiel da am nächsten bei sich ist, wo es an die Grenzen zum Chaos vorstößt und althergebrachte Dramaturgien aufs Spiel setzt, brütete es bedeutungshubernd an unserem Tisch. Und so knarzten und fabulierten wir munter vor uns hin. Eine Gratwanderung im Angesicht zweier Abstürze. Erstens Auflösung aller Ordnung im Chaos. Zweitens Erstarrung in der Wiederholung des Immergleichen. Wir bestellten uns einig in Verzauberung und ganz erschöpft noch zwei große Zipfer. Auslosung fand auf neutralem Boden in Wien statt. Dann gruben wir bei einer ersten bierseligen Recherche aus, dass Stalin Freundgenosse treu und klug. Mandelstam nach Voronesch ins Exil geschickt hatte. Voronesch. Ein Baustein des wachsenden Stückes wird also die in Woronesch entstandene Lyrik Mandelstams sein. Habe bereits zwei Schauspieler vor Ort gefunden. Jana Alexejewna. Jana Alexejewna Kuzina vom dortigen Kammertheater und Anton. Leodinovich Veklic. Ja! Иду и смотрю, вон полетела птица, и я кричу ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Ich fahre doch jetzt nach Russland wegen dem Hörspiel. Ich habe jetzt einen neuen Titel, das heißt Endgrenzgänger, eine Groteske. Wie findest du es? Wird das ein Kinder- oder ein Erwachsenenhörspiel? Das ist für die ganze Familie ein Hörspiel. Okay. Und das ist natürlich gut, dass wir dieses Buch mit dem Wolf vorne drauf noch haben. Und jetzt wollte ich dich fragen, ob du mal zufällig eine Geschichte aussuchen könntest. Also irgendwo den Finger reinhalten und dann aufklappen. Das wäre natürlich toll. Okay. Czarnoczeska. Czarnoczeska. Es gibt in der Welt gute und nicht besonders gute Menschen. Es gibt aber auch solche, die gar kein Herz haben. In eine solche Familie kam auch Groszeska Czarnoczeska. Ihre Eltern waren gestorben. Da wurde sie von diesen Leuten genommen, großgezogen und fast zu Tode geschunden. Sie musste spinnen und weben, die Stube kehren und den Hühnern Futter geben. Ihre Stiefmutter hatte drei Töchter. Die ältere Tochter hatte nur ein Auge, die mittlere zwei, die jüngste aber drei Augen. Die drei Schwestern saßen den ganzen Tag vor dem Haus oder schauten zum Fenster hinaus. Groszeska Czarnoczeska aber arbeitete für sie. Sie kochte und briet, nähte und mähte und hörte kein einziges Dankeswort. Manchmal ging sie auf die Weide, umarmte ihre Lieblingskuh, schmiegte sich an ihren Hals und klagte ihr Leid. Karowuschka, Matuschka. Меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено 5 пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать. Da sagte die Kuh einmal plötzlich mit Menschenstimme. Ой, да красная девица, влезь ко мне в одно ушко. Ой, да красная девица, а влезь ко мне в одно ушко, в другое вылезь, а в другое вылезь. А все будет сработано. Красная девица, ой, да красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь. Ай да да дри да да да да да дри да да да, а да да дри да да да да да дри да да да. А да да дри да да да да. Und so geschah es auch. Schawrotschewska kroch ihr zum rechten Ohr hinein und kam zum linken wieder heraus. Da war alles fertig, gesponnen und gewoben, geweicht und gebleicht. Sie brachte das Linnen ihrer Stiefmutter. Das böse Weib besah es, beschnupperte, ächzte und krächzte, versteckte es dann in die Truhe und trug dem Mädchen noch mehr Arbeit auf. So ging es eine Weile. Groschetschka Schawroschetschka suchte die buntscheckige Kuh auf, umarmte und streichelte sie, schlüpfte ihr dann zum rechten Ohr hinein und zum linken wieder heraus, nahm das fertige Linnen und brachte es der Stiefmutter. Da rief diese einmal ihre ältere Tochter zu sich und sagte: Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, пойди да гляди, кто сироте помогает, и ткет, и придет, и в трубы катает. Die Einäugige ging mit Groschetschka Schawroschetschka also auf die Weide, legte sich ins weiche Gras und wurde so müde in der warmen Sonne, dass sie ihren Auftrag bald vergaß. Groschetschka Schawroschetschka aber sprach leise: Ой, спи, глазок, спи, глазок, ой, спи, глазок. Da fiel ihrer Stiefschwester das einzige Auge auch bald zu. Während sie schlief, tat die buntscheckige Kuh die ganze Arbeit. Die Stiefmutter konnte also nichts erfahren und schickte nun die zweite Tochter auf die Weide. Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, пойди да гляди, кто сироте помогает. Die Zweiäugige ging mit Groschetschka Schawroschetschka auf die Weide, legte sich ins weiche Gras und wurde so müde in der warmen Sonne, dass sie ihren Auftrag bald vergaß. Groschetschka Schawroschetschka aber sprach leise: Спи, глазок, спи, другой, спи, глазок, спи, другой. Die Zweiäugige schlummerte ein. Die buntscheckige Kuh machte die ganze Arbeit, bald war alles gesponnen, gewoben, geweicht und gebleicht. Die Stiefmutter wurde böse und schickte am nächsten Tag die dritte Tochter auf die Weide. Der Schawroschetschka aber trug sie noch mehr Arbeit auf. Die Dreiäugige wurde in der warmen Sonne müde und legte sich ins weiche Gras. Schawroschetschka sang wieder leise. Das dritte Auge aber hatte sie vergessen. Nun schliefen zwei Augen, das dritte aber schaute zu und sah alles. Wie Schawroschetschka der buntscheckigen Kuh zum rechten Ohr hinein und zum linken herausschlüpfte und das fertige Linnen zusammenlegte. Zu Hause erzählte die Dreiäugige alles der Mutter. Diese freute sich und sprach zu ihrem Mann: Что ты, старуха, в уме ли? Rief der Alte. Корова молодая, хорошая. Дай только. Der Alte versuchte es ihr auszureden, doch er wurde mit dem bösen Weib nicht fertig. Schließlich willigte er ein und fing an, sein Messer zu schleifen. Schawroschetschka hörte alles und lief auf die Weide. Sie umarmte die buntscheckige Kuh und sagte: Korowuschka, Matuschka, тебя резать хотят. Die Kuh aber antwortete: ah, ah, ah, прекрасная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони. И никогда меня не забывай. Каждое утро косточки водою поливай. Der Alte schlachtete die Kuh. Schawroschetschka tat, wie die Kuh ihr befohlen. Sie litt Hunger, rührte aber keinen Bissen an und merkte nicht, wie schnell die Zeit verrann. Aus den Knöchlein aber, die sie im Garten vergraben hatte, wuchs ein prachtvoller Apfelbaum, mit Äpfeln so hold, den Blättern von Gold und den Zweigen von Silber. Jeder, der vorbeiritt, hielt an, und wer vorbeiging, blieb stehen und konnte sich daran nicht satt sehen. Viel Zeit verging, oder wenig nur. Die drei Schwestern gingen einmal durch den Garten spazieren. Da fuhr gerade ein reicher Mann vorbei, der war jung und schön. Er sah die kostbaren Äpfel und sprach zu den Mädchen: Девицы-красавицы, которая из вас мне яблочко принесет, та за меня замуж пойдет. Die Schwestern stürzten zu dem Baum und wollten einander zuvorkommen. Aber die Zweige, die noch vor einem Augenblick ganz tief über der Erde hingen, erhoben sich und waren nicht mehr mit der Hand zu erreichen. Die Schwestern wollten sie herunterschütteln, doch aus der Baumkrone regneten ihnen in Mund und Augen Blätter und Äste krallten sich an ihren Haaren fest. Da kam Groschetschka Schawroschetschka in den Garten und trat an den Baum. Die Zweige neigten sich zu ihr und reichten ihr ihre Äpfel. Sie gab dem Mann einen Apfel, dann nahm er sie zur Frau. Und von nun an lebte sie in Ruhe und Frieden. Was ist das? Tatjana is an educator, philologist and artist, lives and works in Voronezh. The fair of her interest covers occupation and radio art. Sogar mit Telefonnummer. Die Zielrufnummer ist gesperrt. Der Verbindungsaufbau ist nicht möglich. Dear Tatjana, I found you on the internet. I work on a radio Hörspiel and das heißt ein Würfel Dices and came by Dices to Voronezh. And need your help. Please write me back. Robert, nice to meet you. I'm a teacher of Russian as a foreign language. As I am on holidays till September, I'll try to help and ask my friends, musicians, about studio und so weiter. Wenn wir kein Studio finden, können wir auch in den Katakomben von Voronezh aufnehmen, sofern es solche gibt. Katakombe? Это грязно и опасно. Oder in den Bergen. До Виногорья далеко. Oder in den Tälern. Oder in der Kanalisation. Может, найдем Гул в другом месте? Волшебный помощник, выведывание, вредительство, преодоление трудностей, появление героя, свадьба, говорит Проб. In Ihrer letzten Nachricht erwähnen Sie Wladimir Jakowlewitsch Prob. Wie Sie ja wissen, unterscheidet er in seiner Märchentheorie 31 invariante Handlungsschemata. Zum Beispiel Funktion 31, der die das Heldin heiratet, in Klammern zum Beispiel nach Aushändigung eines Apfels. Leider wurden alle nicht verkauften Exemplare der deutschsprachigen Ausgabe vom Verlag eingestampft, weil es längst wieder neue Theorien gibt, die in eine ganz andere Richtung gehen. Ansonsten passt der Hinweis sehr gut, weil wir gerade die 31. Minute unserer kleinen akustischen Groteske passiert haben. Wir sehen uns also kommenden Montag in Voronezh. Beste Grüße. Nachlass von Etzel Maus. Konträre Theorien. Text: Meine Wenigkeit streife ab. Geräuschwörter. Eine neue Sprache, eine neue Ausdrucksform, Mampfen. Die in eine ganz andere Richtung gehen. Der Tod ist ein Bruder. Randomize. 8, 19, 4. Aufgebraucht. Und Seite 18, Zeile 15. Lieben Dank, vergelt's Gott. Herr Gott, Gott. Wie klingt Gott in der Geräuschdatenbank? Guys, I gotta tell you, that last take was even better than the first. Was? Was hat das mit Gott zu tun? Tja, nächste. I gotta go party. Das machen wir gleich ein paar Mal hintereinander. I gotta go party. Party. Schönen langen Kirchenhall. I gotta go potty. Mikrofon, Zettel mit Notizen, Kabel, Brille, Stativ, Ersatzbatterie, Rückenkratzer, Uhr, Visum, Mandelstamm, die Voronezher Hefte. Los geht's. Buch in der Bibliothek abgeben, sonst Strafe bezahlen. Celan Gedichte. Auch da. Noch was Verwertbares drin ist. Heute ist der 26.8. Schlagen wir mal Seite 268 auf. Aus dem Zyklus eingedunkelt. Bedenkenlos den Vernebelungen zuwider, glüht sich der hängende Leuchter nach unten zu uns. Vielarmiger Brand sucht jetzt sein Eisen, hört, woher aus Menschenhautnähe ein Zischen findet, verliert. Findet, verliert, schroff liest sich liest sich minutenlang. Die schwere, schimmernde Weisung. Psst! Herr Kommand. Ja. Разрешите обратиться. Пожалуйста. Слух есть. Товарищ Сталин приехал. Здесь находится. Gedicht des Minnewunden Paul Celan aus der Psychiatrie. Сталин всегда с нами. Точно. Порядочек. Auf Celans Nachttisch lag der Roman Der Geheimagent von Josef Korzeniowski, der eine Tagesreise westlich von Voronezh in der heutigen Ukraine geboren wurde. Da gibt es eine Stelle, die geht so. Ich habe immer von einer Schar von Männern geträumt, eisern entschlossen, bedenkenlos in der Wahl ihrer Mittel. Stark genug, sich selbst offen als Vernichter zu bezeichnen, frei von der zermürbenden Schwarzmalerei, an der die Welt verfault, ohne Mitleid für irgendetwas auf dieser Erde, sich selbst eingeschlossen. Das hätte ich gern erlebt. Мою благодарность за замечательно проведенную операцию по окружению Берлина. Später nannte sich Korzeniowski Joseph Conrad und sein erster großer Erfolg hieß Spiel des Zufalls. Hallo, C54, Check-in. Nach Moskau. Ja, und dann nach Voronezh. Okay. Haben Sie Visum? Ja. Lieber ein Stempel zu viel als einer zu wenig. Okay. Haben Sie die Bordkarte? Transfer? Воронеж. Good evening, ladies and gentlemen. This is Captain speaking on behalf of Siberia Airlines. Member of One World Alliance, I would like to welcome you aboard of a Flyer 172 flight number 27 from Moscow, Domodedovo Airport to Voronezh. Estimated flight time is 45 minutes. I wish you pleasant flights and good luck. Durch Vermittlung einer kundigen Dame vor Ort werden die Gedichte Ossip Mandelstams musikalisch umwölkt von der Voronescher Kapelle Duso, deren erster Vorsitzender Oleg Oleg Gennadievich Dautov sich als Fan von Alfred Hartz und Heiner Goebbels Kassiber arbeiteten, outete. Auch schon wieder ein funkelflausender geistesvermittelnder Zufall. Denn Heiner Goebbels Umwege sind nötig, ein Vergessen des Zusammenhangs. Umwege sind nötig, ein Vergessen des Zusammenhangs. Umwege sind nötig, ein Vergessen des Zusammenhangs. Umwege sind nötig, ein Vergessen des Zusammenhangs. Thank you. nichts Dunkleres als das Licht. Wenn hinter dem Schleier dann Hans Eisler auftaucht. Nicht in der grauen Frühe. Auch Russlandreisender. Nicht am Mittag. Mit seiner liebsten Hedi. Nicht, wenn der Abend herabsteigt. Hedi Gutmann. All das werde ich nicht mehr sehen. Der Eisler fährt zurück, die Hedi bleibt. Arbeitet beim Rundfunk in Moskau. Kurzweil. Willkommen, Hedi, bei unserem kleinen Hörspielantrag. Und keiner, der mit mir ging. Du, die du in der Verbannung sitzt. Wird das alles noch einmal sehen. 4281 Kilometer östlich von Woronesch. Und ich nicht und du nicht. In dem kleinen Dörfchen Momotowo. Weil Stalin das so will. Ich nicht und du nicht. Werden die Stimmen der Frauen und Mütter hören? Oder den Wind über die Schornsteine der Heimat? Oder den fröhlichen Lärm der Stadt? Wir hier ist mit Duso jetzt in Woronesch und wir haben ja Geräusche ausgewürfelt und jetzt wollte ich euch einladen, zu den Geräuschen Musik zu machen. Start! Guys! I gotta tell you. That last take was even better than the first. I gotta go potty. Sure, often they did have movies. I gotta go. Ja, ich hätte an Sie eine Werkstattfrage. Ob die Kunst, die geboten wurde, dieses Material nicht veredelt hat? Die Präsenz der Stimme ist hier für mich das entscheidende Merkmal. Ja. Das Schöne dabei. aber sie wurden gewisserweise auch ausgebeutet, denn ihre Stimme ist ja dann praktisch dank dessen zu Trägerin der Gesamtdissonanz geworden. Also sie werden Text oder zwischen Text und zwischen der Form. Ich möchte mal noch komplimentieren. Das ist ein Beweis, und das ist nicht, das ist, glaube ich, sehr rar, dass der Rundfunk eine autonomische Form findet. Oh, ja, nicht? Das ist sehr wichtig. Also, besten Dank. Ich würde also etwas ganz Paradoxes sagen. Ich könnte mir eine Schweigeminute vorstellen, die man über die ganze Sendung verteilt, sodass Partikelchen des Schweigens irgendwo im Werk noch eine Rolle spielen. Also eben als Pause. Ich hatte in einem Augenblick den Eindruck, jetzt kommt sie, ja. Und da kam sie nicht. Das bedeutet natürlich nur, dass ich sie erwartet habe. Das bedeutet nicht, dass ein Fehler des Werkes ist. Das ist also mein einziger Vorwurf. Ja, Sie wissen, dass für einen Menschen, der ein Werk komponiert, es ihm am schwersten fällt, diese Minute Schweigen oder Stille oder Ruhe unterzubringen in dem ganzen Werk. In einem Vortrag aus dem Jahre 1952 fasste Thornton Wilder diese Überlegung, einen Grundgedanken seines Schaffens, in folgende Worte. Alle Zungen der Welt sind nur lokale Unterschiede einer einzigen Sprache des Planeten. Ja, meine Damen und Herren, dieses Spiel heißt Endgrenzgänger, eine Groteske. Es wurde verfasst von Robert Schön, der es auch inszeniert hat. Und Sie hören darin Julia Stritzko, Sergej Lukin sowie Anton Weklitsch, Jana Kusina und viele andere. Wir erzählen Ihnen einen Tag in einer kleinen Stadt. Die Stadt heißt Woronesch und liegt am Don, 500 Kilometer südlich von Moskau. 51 Grad 39 Minuten nördlicher Breite, 39 Grad 12 Minuten östlicher Länge. Es ist der 30. August 2019, Zeit kurz vor Tagesanbruch. Am Himmel sieht man bereits einige Lichtstreifen. Dort drüben im Osten, hinter unserem Berg. Der Morgenstern wird immer wunderbar hell in dem Augenblick, bevor er verschwindet. Ja, es ist eine hübsche Stadt. Wie viele andere auch. Nett. Ansprechend. Es ist niemand von Bedeutung aus ihr hervorgegangen. Soweit mir bekannt. In der Pokrowski-Kathedrale auf dem Theaterplatz haben sich bereits die Gläubigen versammelt. Eine Straße weiter steht die Voskresenskij-Kirche. Einen Steinwurf entfernt, die Bogojawlenskaja-Kirche. Da hinten sieht man den Woronescher Stausee. Früher konnte man darin baden. Heute leben dort aufgedunsene Riesenfische mit einem, zwei oder drei Augen. Die Bewohner nennen sie Mutanti. Sie hat die Kurve nicht gekriegt. Die Menschheit hat die Kurve nicht gekriegt. Und jetzt ist vorbei. Jetzt ist... Am anderen Ufer liegt das Viertel mit den billigen Wohnungen für die turkmenischen Gastarbeiter. Jetzt riecht das nach... Nach soll es riechen. Ich sage, es ist eine Erlösung. Ah, da kommt gerade Tatjana Danilewskaja, die Russischlehrerin in unserer Stadt, die Straße entlang. Sie nimmt uns mit zur nahegelegenen Baptistenkirche. Mit der Quelle des heiligen Mitrofan, wo die Menschen Schlange stehen, um das geweihte Wasser in große Kanister abzufüllen. The analysis show that the water is not that saint, that it's full of nitrates and pesticides and so on. Nevertheless, people come here and take water to drink. But it's not for drink. It's analysis show that it could be used only for shower, but not for cooking and for drinking it without boiling. You should boil it. The question is if the amount of holiness is affected once you boil sacred water. Irgendwie braucht man dann auch nur eine Stimme, die einem was zuflüstert. Einmal habe ich gesagt, das Stück ist eine Schweinerei. Als auch meine Stimme missbraucht. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Zusammenfassung, Debakel. Das ist ein Sammelsurium an vielen Einzelgedanken, aber ich kann die Struktur nicht ausmachen. Manchmal fiel es mir schwer, die Sätze nachzusprechen, die die Gegenwart mir vorsprach. Also als Gesamtwerk kann das, ist das absolut inakzeptabel. Wir bringen, hauen alles rein, all in, und am Schluss ist das ein laues Lüftchen. Und das Schlimme dabei ist, dass ich das abgesegnet habe. Ich hätte auch sagen können, ich spreche da mit, aber am Schluss kommt das nochmal auf meinen Tisch. Da hätten wir bestimmt uns noch mal ein paar Takte unterhalten. Auf jeden Fall die Hälfte hätte ich direkt zusammengestrichen. Es gibt viele Schrauben, an denen man noch drehen muss. Es kann nicht eine permanente Methode sein, die Spannungsbögen zu zerschmettern. Man muss ja auch mal an den Hörer denken. Manchmal wusste ich nicht, bin ich Schwitzer oder heiliger Sänger. Speaker, Dorzeballe. Son rôle. I heard a couple of weeks before an opera, Janicki, from Puccini. And there's a nice piece, it's not the most famous one, but it's quite rhythmic. And the idea is Robert presents you the small piece and you do an improvisation inside about this piece. What is interesting on that music on my side is quite rhythmic. Good combination between harmony and rhythm. And up to you to listen and to say, okay, that's crap, Lorenz, forget your idea, or take it, so. And they improvising to the music or after listening to the music? First I have to listen to the music. So we listen to the music now? Yes. Entra. La stanza è semioscura, dentro il letto intravede di buoso la figura. In testa la cappellina, al viso la pezzolina, fra cappellina e pezzolina, un naso che par quello di buoso, e invece è il mio, perché al posto di buoso ci sono io. Io lo schicchi, un'altra voce forma falsifico in me. Buongiorno, Nacchi. Testando e dando al testamento norma, voce, e questa matta bizzarria. Очень хорошо. Кабеса. Интеста. Улица. Очень плохо. Cabeza, testa, где библиотека? Jawohl. Und jetzt richtig Gas geben. Jawohl. So muss es sein. Очень хорошо. Спасибо. Es muss doch sagen, einfach mal für alles es läuft. Gibt auch eine Hörergruppe, die Dinge erwarten für ihren Beitrag. Aber das habe ich ja schon, unlängst der gesagt. Der über das hinausgeht, was wir ständig hören. Ja, ich meine. Als Intendant muss ich natürlich schon mal sagen, zum einen habe ich habe damit mitgewirkt. Aber warum? Weil ich ein Vertraute war, ich war freundschaftlich vertraut. Herr Professor Dr. Eberle, wollen wir noch einen? Einen nehmen wir noch. Noch einen Shot? Noch einen Shot. ausgewählte per Zufalls, um nicht aus denen hinwegzuschusseln, eben lange um den heißen Eberle bereits werden Fragmente Gefahr zu laufen in will ich nicht Thema nachhaltig und erst produzierten Stücken mit Herrn Schwarzschweifigkeit deshalb frei herumreden Operation anscheinend LE Triptychon 1 bis 3 Schicksal, Hauptsache Schicksal. Die verlorenen Söhne, die verlorenen Söhne, die verlorenen. Was ich zu sagen habe, ist, ich bin mit dieser, es hängt mal an der Bar rum, da kann ich mich auch sprachlich ein bisschen gehen lassen. Ich hänge mit dieser Arschgeige zusammen. Wer ist die Arschgeige? Das ist der Autor. Kasiba von Narenko will Musik, damit er daraus eben den Dreck, dem Voronescher, beehre. Werden übrigens den lautenden Bandkomponisten Nikita Vladislavovich von Narenko neuen Trallensound weg. Prümmert vor mich hin. Daneben geschossen. Nur, ich will jetzt damit sagen, der hat das produziert und ich habe ihm vertraut. Und ich habe nicht gedacht, dass der zu so einer beschissenen Aktion imstande ist. Ich sage, wen wollen Sie denn eigentlich? Da können Sie Kollegen. Sie können vielleicht Kollegen damit. Ja. Der hat da was zusammengeschnitten. Wahrscheinlich hat er irgendwie Zeitdruck gehabt. Wo ich mitspiele, ich sage, ich habe da mitgemacht und ich vertraue da. Und ich habe so viele Stücke zu machen. Und die Sachen. Ich bin ja immer bei Freunden der Bands nicht da. Da lass mal laufen. Yes. Ja, Spaß. Da Ultima Bass. Was? Da war ich tot. Белая березка. Классическая. Это очень хорошая водка, классическая, прекрасная водка. Ungeordnet Menschen. Menschen. Immer mehr. Wer wird einst in ihren Spuren gehen? Jetzt ist ja doch einiges an akustischem Zierrat in den Antrag getrieben. Oder wenig nur. Aber so crazy, mazy, wie ich mir das wünschte, stieben die Zufallsbröcklein gar nicht durcheinander. Vielleicht muss ich den Titel doch noch mal ändern. Die Eisenzufallspäne der Wirklichkeit rieseln auf die Feldlinien meiner Weltwahrnehmung. Bisschen technisch. Schlüpf mir zum rechten Ohr herein und zum linken wieder hinaus. Dann brauchst du nichts mehr tun. Alles wird sich von allein tun. Oder wir bleiben erstmal bei Endgrenzgänger. Hey. Eine Rundfunkgroteske. Hey. Von und mit Татьяна Александровна Данилевская. Никита Владиславович Бондаренко. Яна Алексеевна Кузина. Олег Геннадьевич Даутов. Сергей Александрович Лукин. Валерий Михайлович Остуднев. Олег Иванович Сальков. Юлия Геннадьевна Стрижко. Иван Сухарев. Денис Александрович Успенский. Антон Леонидович Веклич. Наушники, наушнички мои. Потише. Полноводная кама неслась на буёк. Если б лишили меня всего в мире... Светлый хмель над головами. А ну-ка, повтори. Своих салазок, государик. В долговечный Урал, населенный людьми. Я только в жизнь пиваюсь и люблю. Перекличка поездов. Und Ricarda Franzen, Roland Grosch, Robert Schön, какой интересный звук. Gesine, Fanny und Nora Treptow und Lorenz Eberle. Produktion Hessischer Rundfunk 2020. Redaktion Cordula Huth.